Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika beschloss, der Demokratischen Volksrepublik Korea in Bezug auf die Hochwasserschäden in den nördlichen Gebieten im vergangenen Jahr humanitäre Hilfe zu leisten.